niemals sein Land zu verraten. Denn für niemand war die Treue heiliger als für das Herz des deutschen Soldaten. Gehorsam der Kampf in Ost und West von Truppen und Bataillonen. Für ein Zeichen an der Uniform, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Erdteil ist egal, am Himmel, im Wasser, am Boden. Ob Frost und Blut, wir werden siegen, habt ihr es in Nürnberg geschworen. Mit Strategien, die keiner ahnte, steht zum Kampf bereit. Die Art zu kämpfen, machte euch zur gerechtesten Armee der Zeit. In der Wüste wie ein Tiger im Schnee und wie ein Wolf auf den Weiten des Meeres. Nur der Soldat nicht unverdient, Ritterkreuzträger des deutschen Heeres. Und trotzdem gekämpft für das Eiserne Kreuz, um nicht ohne in den Tod zu marschieren. Aus Angst vor dem Fall des Heiligen Reiches, ihre Seelen schon in Aden hallen. Nur dafür sind sie treu fürs Land, mit diesem Zeichen gefallen. In der Wüste wie ein Tiger im Schnee und wie ein Wolf auf den Weiten des Meeres. Nur der Soldat ist nicht unverdient, Ritterkreuzträger des deutschen Heeres. Wir wuchsen in der Wüste wie ein Tiger im Schnee und wie ein Wolf auf den Weiten des Meeres. Nur der Soldat ist nicht unverdient, Ritterkreuzträger des deutschen Heeres.